Der Sprecher des USA-Instituts des Außenministeriums der DEVRK gewährte am 9. September einem Reporter der koreanischen zentralen Nachrichtenagentur ein Interview und äußerte sich dazu, dass der stellvertretende Berater der Nationalen Sicherheitsversammlung des Weißen Hauses erneut die DEVRK verleumdet hatte. Nach den Meldungen, so sagte der Sprecher, ließ jüngst der stellvertretende Berater der Nationalen Sicherheitsversammlung des Weißen Hauses auf einer Pressekonferenz in der laotischen Hauptstadt Vientiane böse Worte fallen, wie, dass die USA verstärkt gegen Nordkorea Sanktionen ausführen würden, aber auch anders denken könnten, wenn Nordkorea auf Atomwaffen und Raketenprogramm verzichten würden. Trotz der extremen Sanktionen der feindseligen Kräfte mit den USA als Anführer ist unsere Republik in die Reihe der Militärmacht mit vollkommener Atomangriffsfähigkeit geworden, was ein Ergebnis unseres Prinzips eigener Entwicklung ist. Die einseitigen Tolkien-Sanktionen der USA sind ein großes Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das den Umsturz des Systems eines souveränen Staates verfolgt und die Rechte des Staates auf Entwicklung und Existenz verletzt. Auch die Nordkorea-Sanktionsresolutionen des UN-Sicherheitsrates, die von den USA ins Leben gerufen wurden, sind nicht weitere als verbrecherische Dokumente, die die Unparteilichkeit, Rechtmäßigkeit und Moral verloren haben, weil sie den völkerrechtlich verbotenen Rachecharakter tragen. Der Kurs der DEVRK auf parallele Entwicklung der Wirtschaft und nuklearen Streitkräfte ist eine strategische Linie, an der wir permanent festhalten werden, solange die nukleare Drohung und Willkür des Imperialismus andauern. Die Hoffnung darauf, dass wir auf den Kurs verzichten würden, ist eine unerreichbare Illusion. Die Vereinigten Staaten von Amerika sollten unseren unbeugsamen Willen und unsere unerschöpfliche Kraft auf keinen Fall unterschätzen und werden unmissverständlich erleben, dass wir die Fesseln der Sanktionen, Blockade und Unterdrückung zerschmettern und sich unvorstellbar rasch entwickeln.